volta si napasti. Di not vas fras. Di not vas fras. Hey, tiraden has. Wo fristet das Wissen? Wo fristet das Wissen? Wo fristet? Ratet froh, ratet froh. Der Wahn straft, so sei's. Das ein Rot fast, das ein Rot fast. Was war das der Toaster? Was war das der Toaster? Finde ihn, finde ihn, finde ihn, finde ihn. Wort ast erpass. Wort ast erpass.